1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer etwas kürzeren Talkwoche wegen des Feiertags gestern. Schön, dass ihr auch da seid. Und wir fangen heute an, wie überhaupt immer dienstags, mit einer freien Themennacht. Und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Ganz einfach unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht, die ist 35 Jahre alt und heißt Nicole. Guten Morgen, Nicole. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, guten Morgen. Hallo. Nicole, um was geht's bei dir? Also, ich hätte mal nie gedacht, dass ich dich mal anrufe. Aber vor 30 Stunden, also am Montagabend um 9, also gestern, ist mein kleiner Neffe ums Leben gekommen. Er war 2 Jahre alt und meine Schwester ist 24 und es war ihr Sonnenschein. Und was ist passiert? Er ist an seinem Erbrochenen erstickt. Es ist eine ganz eigenartige Geschichte. Also er ist vor 3 Wochen eine Steintreppe runtergefallen und sie war mit ihm im Krankenhaus. Und er wurde nicht geröntgt oder so. Sie haben ihn ganz normal untersucht, Nasenbein kontrolliert, weil er da so draufgefallen ist. Und haben sie wieder nach Hause geschickt und haben gesagt, wenn er sich jetzt übergeben würde, dann hätte er eine Gehirnerschütterung, sollte sie nochmal wiederkommen oder zum Arzt gehen. Das hat sie dann gemacht und ihr ist dann aufgefallen, so ein paar Tage später, dass er ständig gegen Schränke läuft und gegen die Wand und gegen die Tür mit seinen 2 Jahren so. Und das war eigenartig und sie ist wieder zum Arzt gegangen. Und er sollte jetzt gestern, also zum Dienstag, ins Krankenhaus eingewiesen werden, um seine Gehirnströme zu messen. Ja. Und er ist aber an dem Abend zuvor, also in seinem Kinderbettchen, also sie war zur Fahrschule, sie hätte heute, also Dienstag Prüfung gehabt noch. Also er war schon zu Bett gelegt worden, zu Bett gebracht worden. Ja, und ihr Freund hat aufgepasst und dann hat er ganz eigenartige Geräusche gehört, ist ins Zimmer gegangen und hat gemerkt, also so instinktiv, irgendwas stimmt ihm nicht, hat ihn aus dem Bett da gezogen und lebte er da noch? Es ging ja, er hat so geröschelt, er war ganz flau und er hat in dem Moment auch einen Notarzt gerufen, die waren innerhalb von 4 Minuten da und ja, sie haben ihn versucht, also der Kleine hieß Lucien, Lucien dann wieder zu beleben, 1,5 Stunden bis ins Krankenhaus und im Krankenhaus wieder und dann... Aber es hat nicht geklappt. Nee, er erstickt. Ja, und meine Schwester hat dann 4 Stunden an seinem Bett gesessen, also es war nicht, also man hat ihr nicht mal irgendwie eine psychologische Hilfe, also erstmal hat man ihr gar nichts gesagt, sie ist so, also über eine Stunde sind Ärzte an ihr vorbeigegangen, haben gefragt, wer sie ist und sie hat dann gesagt, ich bin die Mama von Lucien und sind weitergegangen, sahen ganz blass aus und haben ihr nichts gesagt, bis dann eine Ärztin gekommen ist, die es ihr mitgeteilt hat, die hat dann auch geweint, da war sogar noch eine Polizistin da, die so dreist gewesen ist und zu meiner Schwester gesagt hat, naja, seine Zeit war halt rum und meine Schwester war total fassungslos. Sie hat gerade erfahren, dass ihr Kind tot ist und sie hat geweint, geschrien, hat gesagt, ihr hört auf, mich zu verarschen, das stimmt nicht und ich will zu meinem Sohn und sie durfte ihn dann auch sehen und saß dann 4 Stunden an seinem Bett, als er tot war. Bist du auch dorthin gefahren? Nein, ich wohne 30 Kilometer weiter weg. Ja, ja. Meine Mama hat mich angerufen und sie saß halt an seinem Bett 4 Stunden und hat dann bemerkt, dass aus seinen Ohren und aus der Nase Blut kommt. Ja, also sie hat seine Hand gehalten, sie war auch ziemlich gefasst und ich glaube, die steht auch immer noch neben sich, sie versteht das immer noch gar nicht. Natürlich. Hat sie denn mit den Ärzten darüber gesprochen, wie das kommt, dass da Blut aus den Augen, aus der Nase und den Ohren kam? Nein, es ist uns erst gestern so bewusst geworden, als sie uns das gestern erzählt hat. Ne? Und ich habe eine Freundin, der ihr Sohn liegt auch, also er ist sehr schwer krebskrank, der hat einen Gehirntumor. Und ich habe ihr das so erzählt und sie sagte so, Nicole, ich beschäftige mich seit Wochen mit nichts anderem, außer mit Gehirn und... Nicole, hältst du den Hörer mal wieder ein bisschen anders wie gerade am Anfang? Du bist jetzt ganz verschwommen. Ja, so, okay. So ist besser. So. Und sie sagt, seid ihr euch sicher nicht, dass er vielleicht ein Gehirngerinnsel gehabt hat, also ein Blutgerinnsel und das vielleicht abgegangen ist und dann wird einem auch übel wie bei einer Gehirnerschütterung und dann muss man sich übergeben und also wird dann da ist jetzt eine Katastrophe in der Familie. Ein kleines zweijähriges Kind ist gestorben und unter solchen Umständen. Wie ist denn die Stimmung, sofern man das überhaupt nicht sagen kann, zwischen deiner Schwester und ihrem Freund? Also er denkt, er hätte ihn umgebracht, weil er ihn ja reanimiert hat. Ne? Weil er ihn nicht reanimiert hat? Er hat ihn reanimiert und er dachte, er hat es vielleicht so doll gemacht und weil er es sich so erbrochen hatte, dass er vielleicht das Erbrochene wieder in die Lunge, weil er ihm Mund zu Mund war. Also er macht sich unglaubliche Vorwürfe. Hat denn ein Arzt ihm erklärt, dass das hoffentlich nicht sein kann so? Nein, also wie ich mitbekommen habe, haben die am Telefon zu ihm gesagt, er hätte alles richtig gemacht, aber er... Glaubst du denn, dass deine Schwester vielleicht irgendwie verborgen ihrem Freund Vorwürfe macht, dass er nicht genug aufgepasst hat auf den Kleinen? Ich glaube, das kommt noch. Sie versteht erstmal die Welt überhaupt nicht mehr. Und Domian, es ist ja nicht das erste Mal, wir haben schon so viel Schicksalsschläge. Meine Oma ist vor 6 Jahren tödlich verunglückt und 6 Wochen später hat man meinen Onkel erstochen, also ihren Sohn, ja. Also meine Mama musste ihre Mutti beerdigen, wie unsere Oma. Und so ein Onkel, meine Mutter, ihren Bruder und jetzt muss sie noch ihren Enkelkind und wir unseren Neffen. Und wie ist dein Verhältnis zu deiner Schwester, Nicole? Das wollte ich gerade sagen. Also wir sind vier Schwestern und wir lieben uns heiß und innig. Also wir haben eine Beziehung, das kann man nicht beschreiben. Also wir sind nicht nur Schwestern, wir sind die besten Freundinnen. Und meine Schwester so zu sehen, wie es ihr so geht, das tut mir so weh, das bricht mir so das Herz, sie zu sehen. Ja, es ist ja auch eine unfassbare furchtbar. Katastrophe. Das kann man ja gar nicht mit Worten beschreiben, was für ein Unglück das ist. Ich sehe seine Fotos. Glaubst du, dass da irgendwie auch ein ärztlicher Fehler vorher irgendwie passiert ist, dass man das nicht richtig eingeschätzt hat und diagnostiziert hat? Ich weiß es halt nicht. Ich kann es nicht beweisen. Und selbst wenn es so wäre, hätten wir ja eh keine Chance, gegen Ärzte anzugehen. Es ist einfach... Zumal er sollte ja jetzt auch ins Krankenhaus, um dass er ganz ordentlich durchgecheckt wird. Ne? Und jetzt ist das so passiert. Es war vorher, vor diesem Unfall, ein ganz normales, fideles, gesundes, fröhliches Kind. Ein ganz kleiner, süßer Sonnenschein, mit seinen großen, cooler Augen und wie halt so ein zweijähriger, kleiner Junge halt so drauf ist. Nur, dass nach dem Unfall mit dieser Steintreppe er dann halt diese Probleme hatte und sie auch dann, weil sie war die Übermutter, sie hat alles, also sie hat noch einen Sohn, erst 6 Jahre, der Lukas und Lucien. Wo ist deine Schwester jetzt im Moment? Also bei sich zu Hause und meine andere Schwester ist bei ihr. Ja, also da ist jemand da und ihr Freund wohnt auch mit in der Wohnung. Die wohnen zusammen, die beiden. Der Freund ist auch der Vater von Lucien gewesen. Also sein Vater, der hat auf seinen Sohn, also er wollte nichts mit ihm zu tun haben. Er hat ihn als Bastard beschimpft und so. Also er hat gesagt, das ist nicht mein Kind. Und komischerweise, als das jetzt passiert ist, ist er aber da hingegangen und ist furchtbar zusammengebrochen, obwohl es ihn nie interessiert hat, all die 2 Jahre, was sein Kind macht, ob er schon laufen kann, ob er schon... Hat denn deine Schwester schon etwas gesagt, dass sie irgendwas, hat sie etwas Kritisches über ihren Freund gesagt, bei dir? Nein, gar nicht. Ja, also es ist auch ein Schock im Moment, da geht ja 1000 Sachen gehen ihr wahrscheinlich durch den Kopf. Und also sie erzählt, Nicole, ich habe vor seinem Bett gesessen, 4 Stunden, als er nicht mit da war. Ich habe immer seine Hand, also sie redet so neutral, so als hätte sie, keine Ahnung, sie sagt, ich habe immer seine Hand gehalten, habe gesagt, die sollen ihn zudecken, er ist so kalt. Ich glaube, das ist eine ganz normale Verhaltensweise, dass man so unter Schock steht und dann auch so neutral unter Umständen spricht. Und die großen Einbrüche und das große Weinen und die große Traurigkeit kommt dann meistens immer zeitversetzter, später. Denkst du, wenn die Beerdigung ist, wenn sie ihn in die Erde tun muss, dass sie dann vielleicht zusammenbricht oder? Das kann passieren, ja. Da müsst ihr alle sehr, sehr, ich meine, ihr seid ja eine Familie, ihr haltet zusammen und ich würde dir jetzt gerne für deine Schwester etwas empfehlen. Das kannst du eher weitergeben. Da muss sie es entscheiden, ob sie es annimmt. Es gibt eine bundesweite Selbsthilfeorganisation, die heißt Verweis der Eltern. Da sind Menschen zusammengekommen oder kommen zusammen, die ein Kind verloren haben. Aus verschiedensten Gründen und in den verschiedensten Alter. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Darüber hinaus würde ich dich auch noch gerne von meiner Psychologin beraten lassen, was sie noch für eine Idee hat, was du deiner Schwester anbieten kannst. Ja. Es ist ja wirklich Wahnsinn. Das kann man ja gar nicht. Es ist ein Albtraum. Mhm. Jeder Kinder hat oder jemanden verloren hat, also vor allem, wenn es noch so ein kleines Kind ist, der nichts gesehen hat vom Leben, mit 2 Jahren so grausam sterben muss. Ersticken ist sicher kein schöner Tod. Nein, das ist kein schöner Tod. Das ist auch für so ein Kind und sie war nicht da. Und also sie ist gerade gekommen. Also sie ist die Straße eingebogen, hat den Krankenwagen gesehen. Und das wird das Nächste sein, wo sie sich immer Vorwürfe machen wird, dass sie in dem Moment nicht da war. Aber vielleicht hätte auch sie nichts machen können und hätte auch erst dann reagiert. Aber vielleicht als Mutter reagiert man vielleicht anders, ne? Also wie... Ja, man weiß es nicht. Wenn sie nichts gehört hat von ihm. Aber das ist jetzt müßig, ne? Darüber zu sagen... Genau. Wann, wenn und was wäre. Also bei der Beerdigung, da müsst ihr sehr, sehr tapfer bei ihr sein, ja. Willst du den Kleinen denn auch nochmal sehen? Also sie würde ihn gerne auffahren, aber es ist also zurzeit auch für sie finanziell, also für uns alle, jetzt erstmal auch ziemlich schwer. Wir werden natürlich alle zusammenlegen, aber wir wissen halt auch nicht, ob wir das schaffen. Es kann ja also bis zu 4.000 Euro kosten. Du könntest ihn ja nochmal in einem Bestattungsinstitut, könntest du ihn ja auch nochmal sehen. Also ich glaube, das kann ich nicht. Also sie würde ihn gern auffahren. Mhm. Also sie hat zu mir gesagt, Nicole, ich kann ihn nicht einfach so in einen kleinen Sarg legen und ihn in die Erde, wo ich nicht weiß, dass er da drin ist. Ich möchte ihn noch einmal sehen. Mhm. Also sie würde ihn gern, also so, dass wir uns alle von ihm verabschieden können. Da müsst ihr das irgendwie arrangieren. Ich weiß nicht, ob das nun besonders teuer ist, seit ihr das aufbauen, wahrscheinlich sogar. Aber wenn das so ein tiefer Wunsch von der Mutter ist, dann müsst ihr alle zusammenschmeißen, dass das finanziert wird. Und also, vielleicht an irgendeiner anderen Stelle sparen. Nur hoffen, dass es funktioniert, weil wir nicht wissen, wie lange es dauert, bis er freigegeben wird, ob er dann überhaupt noch aufgebahrt werden kann. Ja, das müsst ihr mit dem Bestatter besprechen. Das sind ja Fachleute, die das genau sagen und beurteilen können. So, aber liebe Nicole. Ich muss dir trotzdem danke sagen, genau, dass es gut hat, mit dir zu reden. Und es ist. Ja, mir tut es natürlich wahnsinnig leid. Und jedem, der jetzt zugehört hat, tut so etwas in der Seele zutiefst weh. Das ist ja gar keine Frage. Ich würde ihr so gerne den Schmerz nehmen, aber wir müssen das alle irgendwie selber schaffen. Du wirst ihn ihr nicht ganz nehmen können. Du wirst ihn ihr nicht nehmen können, aber du wirst für deine Schwester da sein können und das ist auch schon eine große Hilfe, was man nicht unterschätzen darf. So, Nicole, jetzt legst du bitte auf und wirst von Magdalena angerufen, also Stichwort Verweis der Eltern, da soll sie dir die entsprechenden Telefonnummern geben und ihr könnt grundsätzlich noch ein bisschen reden. Ich danke dir und wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Alles und eine schöne Nacht, danke. Dankeschön, alles Gute wünsche ich. Tschüss. Danke. So, weiter geht es mit Werner. Und Werner ist 46. Guten Morgen, Werner. Hallo, Werner. Voll lustig, wenn ich so mit Schmackes sage, jetzt ist Werner hier und er ist 46. Guten Morgen, Werner. Aber Werner schweigt. Ich höre überhaupt nichts, ich höre auch kein Rauschen. Ist das normal? Dann versuchen wir mal Melanie. Hallo? Hallo? Ja, du bist hallo, da. Julian. Das ist schön, 38 bist du. Ganz genau. Melanie, was geht's denn bei dir? Und zwar geht es darum, dass sich mein Mann Mitte Oktober von mir getrennt hat. Und zwar hatte ich ihn vor die Wahl gestellt, entweder der Alkohol oder ich. Mhm. Und dann hat er sich für mich entschieden, hat er gesagt, ich werde auf jeden Fall um dich kämpfen. Und ist dann in eine Entzugsklinik gegangen, er ist Alkoholiker. Und hat sich dann in dieser Entzugsklinik, hat er sich dann in eine Mitpatientin verliebt. Was ist denn das für eine komische Verschlingung des Schicksals? Ja, also da bin ich auch selber irgendwie so erstaunt drüber, weil wir sind dann irgendwie sonntags noch Händchen halten, da durch den Klinikpark spaziert und haben schon immer noch gedacht, ach, das schaffen wir und das kriegen wir hin. Und sonntagsabends war er schon total komisch am Telefon und mittwochs sollte ich ihn abholen kommen, da hat er diesen Entlassungstag gehabt. Und da war er dann schon total komisch und wo ich gesagt habe, was ist denn da los? Und dann meinte er, ja, ist alles in Ordnung und ist okay. Und dann habe ich auch weiter gebohrt und dann meinte er so, dass er sich in jemanden verliebt hat. Und dann habe ich gesagt, wie kann das denn auf einmal sein? Wie vom Kopf gestoßen und konnte mir das überhaupt nicht erklären. Ja, und dann wollte ich natürlich erstmal sagen, oder habe ich erstmal gesagt, nee, jetzt bringe ich dich erstmal nicht nach Hause, du musst irgendwo anders hin, ich kann dich nicht ertragen und alles. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist er diese Nacht dann noch nach Hause gekommen. Ich bin dann erstmal zu meinen Eltern gegangen. Und dann hat er dann eine Woche später ist er dann direkt zu ihr, weil sie dann aus dieser Entzugsklinik gekommen ist. Und er kommt jetzt Ende der Woche wieder, weil sie in Langzeittherapie muss. Wie? Er kommt jetzt wieder zu dir? Dann will er jetzt hier wieder in diese Wohnung kommen und der will sich zwar auch eine Wohnung suchen, aber auf jeden Fall muss ich ihn jetzt erstmal ertragen. Weil die andere Dame länger weg ist und er dann... Ja, 4 Monate in Langzeittherapie. Aber die hat doch eine Wohnung. Ja, die hat eine Wohnung. Dann könnte er doch in der Wohnung wohnen, so lange. Ja, das hatte ich eigentlich auch so vorgeschlagen, wo ich gesagt habe, dann kannst du ja doch direkt bei ihr bleiben. Aber dann meint er wohl, der ist wohl auch noch ein Kind. Sie hat wohl auch noch ein 4-jähriges Kind. Ja, aber das 4-jährige Kind ist ja nicht alleine in der Wohnung. Eben, und sie wollten den Eltern von ihr das aber nicht sagen, weil sie sich in einer Entzugsklinik schon mal in einen anderen Mann verliebt hat. Mhm. Und er hatte ihr wohl dann, sie hat ihn auch mit nach Hause genommen, er hat ihr wohl auch die Wohnung leergeräumt. Und da hatten die Eltern wohl noch gesagt, wo sie jetzt in die Entziehungskur gekommen ist. Also wenn jetzt nochmal mit so einem Fuzzi nach Hause kommt, gibt's Ärger. Und wohin kommt das 4-jährige Kind, während die Frau dann in der Klinik ist? Das scheint wohl bei ihren Eltern zu sein, ach so. Das Kind. Na, also so genau weiß ich das natürlich ach so, auch. Und die Eltern sind dagegen, dass da ein anderer Mann dann in der Wohnung wohnt? Oder? Ganz genau, schätze ich. Wie alt ist sie denn? Gar nicht, dass es ihn gibt. Wie alt ist sie denn? Sie ist 32. 32, also haben die Eltern ja eigentlich da keinen Einfluss drauf, was sie mit ihrer Wohnung macht. Ganz genau. Aber lass mich nochmal zu euch fragen, wie lange wart ihr denn zusammen? Wir sind jetzt nächstes Jahr 20 Jahre, werden wir zusammen 20 gewesen. Jahre? Und 13 Jahre davon verheiratet, ja. Boah. Und da bin ich natürlich... Das ist ein harter Schlag. Das ist natürlich richtig krass. Ne? Habt ihr Kinder? Nein. Nein. Nach 20 Jahren? Ja. Und dann so eine Vorgeschichte und plötzlich ist er weg. Hast du denn genau. Hast du denn irgendwie... Nein, was ich noch fragen wollte gerade, wie lange ist er Alkoholiker? Ich sag mal, das fing so an, so vor 4 Jahren. Da war das ziemlich krass. Wir waren ziemlich... Ja, beide selbstständig gewesen und auch aus gesundheitlichen Gründen musste man letztes Jahr die Selbstständigkeit aufgeben und dann fing letztes Jahr richtig krass an. Könnt ihr mir vorstellen, dass das natürlich auch großen Einfluss auf eure Beziehung hatte? Absolut. Eine Belastung, absolut. Eine große Belastung für die Beziehung. Aber total. Ne? Ich habe natürlich schon oft gesagt, Mensch, wenn ich aufhöre, weniger zu trinken, dann trenne ich mich und da hat er es natürlich heimlich gemacht und... Nun wirkst du, so wie du das erzählst, bei aller Tragik doch so fast ein bisschen beschwingt oder interpretiere ich das falsch? Ich bin das auch ein bisschen erleichtert natürlich. Ah. Nach all den Jahren bin ich natürlich auch, dass ich jetzt mal so einen Schlussstrich ziehen kann und auch einfach mal an mich denken kann, weil ich all die Jahre immer nur auf ihn geachtet habe. Das heißt, für dich eigentlich, wenn du ganz, ganz, ganz ehrlich in dich reinschaust, war diese Beziehung ausgelebt? Ich denke schon. Also ich denke mal, innerlich habe ich das schon früher gemerkt, weil ich es irgendwie auch nie so richtig wahrhaben, eben aufgrund der langen Beziehung. Dann hat er dir die Entscheidung quasi abgenommen. Ganz genau. Die du eigentlich hättest treffen wollen, wenn du ehrlich bist. Wenn ich ehrlich bin, ist das natürlich so. Aber trotzdem ist man ja verletzt und enttäuscht. Ja, na klar. Ne? Also man darf ja nie unterschätzen, wenn man 20 Jahre mit einem Menschen zusammen ist. Das ist ja ein halbes, nicht aber ein Viertel Leben oder so. Ganz genau. Ja. Und dass das dann so auf dem Wege passiert. Endet, das ist, vor allen Dingen, wenn du sagst, ich entscheide, er sagt, du hast gesagt, entscheide dich zwischen mir und dem Alkohol. Und er sagt, ich entscheide dich für dich und gehe in eine Entzugsklinik und verliebt sich da in eine andere Frau. Das ist schon heftig. Ja. Aber noch krasser finde ich, dass er jetzt wieder zu dir zurückkommt für die Zeit, während seine neue Paula da unterwegs ist. Ja, ich meine, er will jetzt seine Wohnung suchen und alles, ne, aber trotzdem ist mir das natürlich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich verhalten soll. Wie ist denn das für dich, wenn er dann plötzlich wieder da ist? Willst du das? Nee, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also eigentlich würde ich das Schloss am liebsten austauschen. Kann ich gut verstehen. Würde ich auch nicht wollen. Nichts mehr mit ihm zu tun. Das heißt, der will dir zumuten, dass er dann nochmal, bis er eine Wohnung gefunden hat, das kann ja unter Umständen dauern, eben. Da ein paar Monate bei dir wohnt. Ja, ganz genau. Und dann geht die ganze alte Leier von früher wieder los. Richtig. Und es werden Gespräche geführt und jenes und es entstehen Spannungen und weiß ich was ganz alles. Ganz genau, ganz genau. Grauenhaft. Ätzend. Ich habe auch richtig Panik davor. Ist das deine Wohnung oder eure Wohnung noch? Unsere Wohnung, das ist das Problem. Ah, ne? Das heißt, du kannst gar nicht sagen, nein, du darfst nicht kommen. Ganz genau so sieht das nämlich aus. Dann müsstest du ausziehen. Ja, das müsste ich ausziehen, genau. Auch leichter gesagt als getan. Richtig. Wann genau? Was hast du gerade gesagt? Wann will er jetzt kommen? Ja, ich denke mal, dass der Ende der Woche kommt. Ich glaube, am Donnerstag muss sie da in diese Langzeittherapie. Ist ja schon übermorgen. Ja, eben. Das ist natürlich das Problem. Desto näher der Termin drückt, desto unruhiger werde ich natürlich, ne? Aber ich finde es von ihm wirklich auch dreist, dass er dir das zumutet. Ich finde das auch richtig frech, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich bin auch total enttäuscht, wie er mir sowas überhaupt antun kann. Ne? Kann der nicht zu irgendeinem Freund die Zeit ziehen, bis er was gefunden hat? Ich habe auch gesagt, Mensch, zieh doch mal so lange zu deiner Mutter oder zu deinem Vater oder zu einem Freund oder sonst was. Ja, ne? Ja, aber also er hat ja aufgeblockt. Ne? Er kann mir natürlich auch nicht in die Augen gucken. Ne? Wir können uns natürlich auch nicht nochmal unterhalten. Ne? Was willst du denn jetzt machen? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt erstmal abwarten, ob er überhaupt hier hinkommt oder ob er doch noch irgendwie mit ihr eine Einigung getroffen hat, dass er vielleicht doch da in der Wohnung bleiben kann. Ich habe ja auch im Moment gar keinen Kontakt zu ihm. Hast du, als er das angekündigt hat, hast du ihm denn klar gesagt, ich möchte das nicht? Ja, eigentlich, ja klar. Ganz klar. Ganz also klar. Der weiß genau, woran er ist und dass es. Absolut. Das, wo ich abgeholt habe an diesem Tag und wo er dann gesagt hat, er ist jetzt erstmal 2 Wochen bei ihr oder so, da habe ich auch gesagt, hör mal, ich möchte dich eigentlich auch gar nicht mehr sehen. Ich möchte jetzt schnellstmöglich die Scheidung durchkriegen und wirklich von ihm erstmal nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und ein neues Leben anfangen. Ganz genau. Einfach wieder mal an mich denken und auch einfach mal meine Bedürfnisse mal wieder mal einfach mal im Mittelpunkt stellen. Ne? Wenn er denn ganz weg sein sollte bald, kannst du diese Wohnung, die ihr jetzt im Moment da habt, kannst du die alleine tragen? Ich hoffe ja. Ja, also du möchtest nicht umziehen? Nee, eigentlich nicht. Weil du dich wohlfühlst und die magst. Ist mein kleines Nest hier und meine Oase und ich fühle mich hier total wohl. Und das ist eigentlich, ich meine, wenn ich es müsste, würde es natürlich machen, aber ich versuche natürlich so lange wie möglich hier zu bleiben. Ne? Dann, du kannst ihn ja erreichen, hat er wahrscheinlich ein Mobiltelefon. Ja, oder? Genau. Da würde ich jetzt aber nochmal einen Versuch unternehmen und ihm etwas Druck machen, dass du das nicht möchtest. Ja, ganz genau. Wie ist der so drauf? Reagiert er dann aggressiv? Oder könnte es sein, dass ihn das schon beeindruckt, wenn du jetzt nochmal sagst, nein, ich möchte es nicht? Also im Moment kenne ich ihn überhaupt nicht. Das ist für mich ein absolut fremder Mann. Das ist für mich, als wenn er da irgendwie eine Gehirnwäsche gekriegt hat. Der kann mich ja auch nicht angucken beim Reden. Hm. Der hat ganz andere Einstellungen, wie wir sonst irgendwie oder wie ich ihn kenne. Und der ist irgendwie komplett verändert und das ist für mich ein vollkommen Fremder. Also ich wüsste überhaupt nicht, wie der jetzt reagieren würde. Hältst du es denn für möglich? Ganz vage Idee gerade von mir, dass da irgendwas doch schief gelaufen ist und nicht so ganz gerade läuft zwischen den beiden und dass von seiner Seite aus ein halbherziger Versuch ist, doch wieder mit dir sich anzunähern? Weiß ich nicht. Also kann ich nicht sagen. Der ist im Moment so vertickt, sage ich jetzt mal. Und eigentlich würde ich auch sagen, müsste er eigentlich, weil er auch schon vorher immer so ein bisschen Probleme hatte, müsste er eigentlich vielleicht in psychologische Behandlung, aber das will ich auch erst gar nicht ansprechen, weil ich möchte im Moment mit der ganzen Sache auch überhaupt nichts zu tun haben. Ne? Also ich würde es so machen, ich würde nochmal anrufen und ihm klar sagen, pass auf, nur gut, ehe du unter einer Brücke schläfst, dann kannst du kommen, aber ich möchte dich eigentlich nicht hier haben. Ich möchte damit klarkommen, dass wir uns trennen und das ist für mich eh ein Schmerz und ein Schock gewesen jetzt und lass mich einfach in Ruhe. Wir können uns ja friedlich einigen, wie wir die Trennung und Entscheidung da organisieren, aber lass mich einfach in Ruhe. Ja, sag ihm das nochmal. Das werde ich auch machen. Ja, finde ich völlig nachvollziehbar und ich würde es genauso machen an deiner Stelle, wenn ich das so höre. Ja. Super. Melanie. Ich werde es versuchen. Ja, dann wünsche ich dir, nach 20 Jahren in ein neues Leben gehen, ist dann ja auch was Aufregendes, ne? Ja, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, so was auf mich zukommt, was ich für Leute treffe. Aber du wirkst so positiv, das wird schon irgendwie. Ich freue mich da auch drauf. Ja. Dann wünsche ich dir, also ich wünsche dir erstmal, dass er nicht zurück in die Wohnung kommt und ich wünsche dir, dass du einen guten Erfolg hast dann in dem neuen Lebensabschnitt. Ja, super. Vielen Alles Dank, Gute wünsche ich dir. Gerne. Alles Gute, Melanie. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf morgen. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema, morgen ist ja Themennacht. Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und unser Thema morgen heißt, in mir täuschen sich alle. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich ständig verstellen. Gerne mit Menschen, die etwas zu verbergen haben und sich deshalb ständig verstellen. Und mit Menschen, die von allen falsch eingeschätzt werden. Also, das kann sein, dass jemand ein Doppelleben führt oder dass ein Mensch allen etwas vorspielen muss oder will, aus welchen Gründen auch immer. Oder vielleicht habt ihr eine Krankheit, die ihr vor euren engsten Freunden und Familienangehörigen verschweigt, weil ihr sie verschonen wollt oder weil ihr euch nicht traut, das zu sagen. Also, das Thema heißt, in mir täuschen sich alle. Wenn ihr das sagen könnt von euch, dann seid ihr morgen meine Gesprächspartner hier und ihr könnt euch gerne schon anmelden unter domian@wdr.de und natürlich gerne morgen auch vor der Sendung schon anrufen um 0 Uhr unter der bekannten Nummer 0800 220 5050 oder während der Sendung. In mir täuschen sich alle. Thema morgen. Heute freie Themennacht und ich freue mich, den Werner begrüßen zu können. 46, hallo Werner. Ja, grüß dich, Domian. Werner, schön, dass du da bist. Schön, dass ich mal mit dir reden kann. Ja, um was geht's denn bei dir? Ja, es geht darum, dass ich jetzt mittlerweile seit 36 Jahren Alkoholiker bin. Seit 36 und Jahren? Seit 36 Jahren, ja. Du bist jetzt 46? Genau, ja. Das ist ja unfassbar. So früh fing das an. Ja, genau. Also das war damals mit meinem Vater, der hatte eine Kneipe besessen. Und da hat er mich damals eigentlich zum Bier gebracht. Also mit Bier fing's an? Ja, genau. Also der hat mir da ein Bier angeboten zum Geburtstag. Und dann hat sich das im Laufe der Jahre immer gesteigert. Ja. Und mittlerweile bin ich jetzt bei 20 bis 30 Bier am Tag. 20 bis 30 Bier jeden Tag? Genau. Flaschenbier oder was? Ja, genau. Heute auch schon? Heute auch schon, ja. Du klingst ja ganz klar. Ja, also ich habe mich dran gewöhnt, sage ich mal. Also. Fühlst du dich auch klar oder fühlst du dich schon benebelt ein bisschen? Also ich fühle mich schon benebelt, aber ich bin, sagen wir, noch umgänglich. Also. Wie geht's dir denn überhaupt gesundheitlich, wenn du so lange so viel trinkst? Ja, also ich war schon, muss ehrlich sagen, ich war schon lange nicht mehr beim Arzt gewesen. Ja. Mhm. Aber sonst fühle ich mich ganz fit so. Willst du bald sterben? Na, sicher nicht. Es läuft darauf hinaus. Das ist wohl richtig, ja. Ist ja völlig klar. Du hast keine hohe Lebenserwartung. Ja, das ist wohl richtig. Hast du Familie? Ja, ich habe einen Sohn, der ist 11. Der ist 11? Er ist 11? Der ist 11, ja. Und bist du mit der Mutter des Kindes zusammen? Na, also die Mutter, die hat mich schon verlassen, als er noch klein war. Wegen der Sauferei? Ja, unter anderem. Ja. Also ja, wahrscheinlich war das der Hauptgrund. Also da ist auch öfters mal vorgekommen, dass ich sie geschlagen habe, ja. Du hast sie geschlagen? Ja, ich hab sie geschlagen, ja. Im Alkoholrausch? Ja, genau, ja. Hast du dich entschuldigt danach? Ja, klar, ich habe mich entschuldigt, ja. Aber, also meine Ex-Frau, das war eine Thailänderin. Ja. Und die ist dann, hat mich irgendwann, bei einer Nacht- und Nebelaktion war das im Prinzip, hat sie mich sitzen gelassen, ist wieder nach Thailand, wie ich dann später erfahren habe, und hat mich hier mit dem Sohn gelassen, ja. Der war damals 2, ja. Und wo ist der Sohn jetzt? Ja, der ist bei mir. Der ist bei dir? Ja. Die Frau ist über alle Berge, wieder in Thailand? Ja. Du hast ihn nie wieder gesehen seitdem? Ja. Und der Junge, der ist 11 und der wohnt bei dir? Ja, genau, ja. Wie kriegst du das denn geregelt, so ein Kind zu erziehen, wenn du ständig besoffen bist? Ja, das weiß ich selber nicht. Also das ist auch mein zweites Problem. Also mein Problem ist das eine, dass ich zwar Alkoholproblem habe, aber dass ich eigentlich gar nichts dafür daran ändern mag. Ja. Und das zweite ist, obwohl es dafür Gründe gibt. Ja, und das wäre jetzt zum Beispiel mein Sohn. Du würdest sagen, du möchtest daran eigentlich gar nichts verändern. Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Leben. Du bist ein verantwortungsloser Kerl. Ja. Finde ich. Weißt du, wenn du dich selbst kaputt machst und zugrunde richtest, das ist das eine Bier, aber wenn du ein Kind an deiner Seite hast, für dessen Erziehung du verantwortlich bist und auch dafür verantwortlich bist, dass das ein anständiger Kerl mal wird, da habe ich aber überhaupt kein Verständnis für deine Haltung. Ja, also ich habe mir auch schon überlegt, ob ich den ins Heim tun soll. Weil ich mich halt völlig überfordert fühle, ja. Weil, wie läuft denn so euer Leben überhaupt? Gehst du auch noch arbeiten? Ja. Was arbeitest du? Ja, also ich habe meine eigene Baufirma, ich bin der Chef da. Ah. Und ja, das ist auch ein Problem wahrscheinlich, weil da brauche ich nicht viel arbeiten. Also da sitze ich den ganzen Tag im Büro. Und lässt die anderen dran. Ja, schau Fernsehen und trink mal Bier eben, ja. Und wer kümmert sich dann, wenn du im Büro sitzt, um dein Kind? Das muss doch versorgt werden, da muss Mittag gekocht werden und was man so macht. Ja, mein Kind ist ja in der Schule, ja. Und ja, wenn er nach Hause kommt, dann steht da also Fertiggerichte meistens dann das und dann wenn ich nach Hause komme, ja, dann mache ich vielleicht noch was, ja. Und kümmerst du dich dann auch um den Jungen ein bisschen? Ja, eigentlich nicht so viel, ehrlich gesagt, weil... Boah, mir läuft kalt den Rücken unter, was du alles erzählst. Weil, wie ist denn das Zusammenleben zwischen dir und dem Jungen? Ist da schon mal irgendwas vorgefallen oder ist das alles, lebt ihr so nebeneinander her? Ja, also wir leben eigentlich im Prinzip nebeneinander her. Also, weil, ich weiß nicht, wenn ich dann abends nach Hause komme, dann bin ich öfters bis nachts um zwei in der Kneipe noch. Mit so Mitarbeitern oder mit Spezies und ich bin fassungslos. Der Junge ist jetzt 11, der war aber auch mal 5, 6, 7 und da hast du es auch schon so gemacht? Ja, eigentlich schon, ja. Wer hat denn den Jungen ins Bett gebracht früher, als er klein war? Ja, gut, also ins Bett gebracht habe ich ihn schon, ja. Gibt's keine Oma oder Opa, die sich um ihn kümmern? Na, die sind schon verstorben, leider. Du bist ganz alleine, da ist sonst niemand, du bist ganz alleine für das Kind verantwortlich. Ja, genau. Schämst du dich überhaupt nicht, dich so zu verhalten? Ich weiß nicht. Ja, hör mal. Um mir dann sowas zu sagen, ich überlege, soll ich den ins Heim schicken? Ich weiß nicht, also ob ich das überhaupt schaffe, mit dem Alkohol aufzuhören. Du bist ein Scheiß, ja. Du bist ein Scheißvater. Ja. Der Junge hat doch längst schon kapiert, was mit dir los ist. Dass du immer besoffen bist. Ja. Du bist ein schönes Vorbild für das Kind. Ja, gut, das kann vielleicht auch, sag ich mal, an meiner Kindheit liegen. Oder? Ja, komm, keine Ausreden. Komm mir nicht mit der Kindheit. Das kann ich nicht hören. Es gibt so viele Menschen, die schwere Kindheiten haben und die ihr Leben ordentlich auf die Reihe kriegen. Du bist ja dafür verantwortlich, dass der Junge wahrscheinlich jetzt schon viele seelische Probleme hat und vielleicht wirklich später auch noch gravierende bekommt, wenn er so merkwürdig aufwächst, um es mal sehr neutral auszudrücken. Ja. Liebst du denn dein Kind? Ja, das ist eben mein Problem, das kann ich nicht genau sagen. Also ich weiß nicht, ob mich das stören würde, wenn er jetzt im Heim wäre oder nicht. Also da gibt's Tage, da freue ich mich, dass er da ist, ja. Dann gibt's auch wieder Tage, da geht er mir nur auf die Nerven, dann mag ich in Ruhe mein Bier trinken, sag ich mal, ja. Aber also, ich muss nochmal fragen, um so ein Kind muss man sich ja nur wirklich kümmern. Da muss man mal Kleider einkaufen gehen, da muss man dieses und jenes machen. Tust du das? Ja gut, das machen wir schon ab und zu, ja. Also, wie ist der Junge denn in der Schule? Ja, mittelmäßig, sag ich mal. Also, haben die Lehrer so einen Hauch eine Ahnung, was da zu Hause abgeht? Na, das glaube ich eigentlich nicht. Das, also auf Elternabende zum Beispiel bin ich jetzt nie gegangen, ja. Also. Was hast du denn für einen Eindruck von dem Jungen? Ist das eher ein stilles Kind? Das ist ein stilles Kind, ja. Und ja. Ist der sehr bezogen auf dich oder hast du den Eindruck, dass er auch eher auf Distanz ist? Ja, mal so, sag ich mal. Also ja, also manchmal kommt er da schon an, von wegen, dass er mit mir was unternehmen wollte oder irgendwas. Mhm. Und aber da hast du natürlich keinen Bock drauf. Da habe ich meistens keine Lust, ja. Und ja, und dann, naja, also. Also, das zweite Problem, was ich habe, dass ich auch ziemlich aggressiv werde immer, wenn ich viel trinke. Schlägst du das Kind? Also mir, ich sag mal so, mir ist schon mal die Hand ausgerutscht. Da. Wie oft? Ein paar Mal, ja. Und ja, mir ist auch in meiner Firma da, also drei Mitarbeiter, also da war ich auch ziemlich besoffen, ja. Und einen Mitarbeiter, den habe ich mal vom Gerüst geschmissen. Also weil da gab es ja paar Streitigkeiten, ja. Mann, das wird immer schlimmer. Das, also, ein Mitarbeiter, den habe ich dann mit einem Hammer angegriffen. Der hat mich dann angezeigt, da habe ich 2 Jahre auf Bewährung bekommen. Und, ja, und dann mit einem war da auch noch so ein Vorfall, also, dem habe ich auch eine reingeschlagen. Sag mal, du bist bei den Behörden offensichtlich ja dann aufgefallen und bekannt. Und man lässt dir das Kind? Ja, also mit dem Jugendamt hatte er jetzt noch nicht so viel zu tun. Mhm. Ja, weil das hat ja keiner gemerkt, sag ich mal, dass ich ihn ohne. So, also mein Problem ist auch, dass ich mich jetzt auch selber, dass ich das gerne reduzieren würde, das Trinken, aber ich schaff's nicht, ja. Warst du denn schon mal in einer Klinik? Nein, noch nie. Warum nicht? Ja, das ist eben auch das, weil ich eben ganz zufrieden bin so mit meinem Leben. Ich finde dein Leben grauenhaft und hundsmiserabel. Ich finde dein Leben wirklich richtig scheiße, muss ich dir sagen. Ja. Du machst dich kaputt, du verprügelst andere Menschen, du kümmerst dich äußerst schlecht um dein Kind und bist verantwortlich dafür, dass dein Kind vielleicht sogar seelischen Schaden davon trägt. Mit so einem Leben kann man nicht zufrieden sein, wenn man einigermaßen bei Sinnen ist. Ja, ja. Ich rechne, das Einzige, was ich dir jetzt anrechne, ist, dass du hier anrufst und das so sagst. Das ist ein großer Schritt. Ja. Das zeigt mir schon, dass dir das selbst schon zu denken gibt, zumindest. Sonst hättest du dich überhaupt nicht gemeldet und hättest einfach alles weiterlaufen lassen. Ja, das schon. Aber das Problem ist eben, wie gesagt, dass ich da gar nichts eigentlich fast... Also einerseits denke ich mir natürlich, ja, mein Sohn, um den muss ich mich ja eigentlich kümmern. Auf der anderen Seite ist er mir, ja, es ist nicht egal, aber... Also in dem Fall überlege ich wirklich im Moment, ob es vielleicht sogar für deinen Sohn besser wäre, wenn er vielleicht in eine Pflegefamilie käme oder gar in ein Heim. Denn das, was er da zu kriegen hat bei dir, ist ja nun gar nichts. Ja. Ich appelliere an dich, nach 36 Jahren Alkoholsucht... Das wäre natürlich ein gigantischer Schritt, wenn du das tätest. Ja. Dass du radikal dein Leben veränderst, und radikal verändern heißt, dass du dich sofort bemühst um eine stationäre Therapie in einer Klinik. Ja, da wiederum denke ich mir natürlich, was ist mit meiner Firma und was ist mit dem Sohn dran, ja? Ach, weißt du, du machst dir jetzt seit Jahren keine Sorgen um deinen Sohn. Ich glaube, dafür wird es dann eine Lösung geben. Und wenn dein Sohn mal älter wird, was meinst du, was du für verachtende Beurteilungen von deinem Sohn kriegst? Allerdings, wenn du das versuchst, jetzt noch rumzureißen, du hast schon genug angerichtet, wenn du es jetzt noch versuchst rumzureißen, wird der Sohn, der Junge dir das irgendwann anerkennen, da bin ich sicher. Denn das ist ein schwerer Schritt, das ist mir völlig klar. Ja, aber das geht nur, wenn ich hab da gar nicht die Motivation dazu, also ich bin... Dann sauf dich tot. Aber mir tut es um deinen Sohn so leid, weil der Junge kein richtiges Zuhause hat. Und mir tut es auch um deine Mitarbeiter leid, die du offensichtlich auch sehr, sehr unter Umständen schäbig behandelst, wie du es gerade gesagt hast. Ja, also mit meinem Sohn, also da habe ich auch gar nicht so richtig den Bezug zu ihm. Ja, hast du gerade schon mal gesagt, ich weiß es. Das finde ich auch einen schlimmen Satz, und ich will ihn dir jetzt mal einfach nicht so ganz ernst nehmen, weil du hackedicht bist. Wenn du ganz ausgenüchtert wärst, hoffe ich mal, dass dein Vaterherz so einen Satz nie über die Lippen bekäme. Na, so. Das meine ich vollkommen ernst. Also. Ja, ich meine es auch vollkommen ernst. Jetzt, damit wir nicht im Kreis reden. Ja. Ich habe dir jetzt mein Statement gesagt. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Der einzige Weg ist, dass du sofort in eine Klinik gehst. Wie du das mit deiner Firma regelst, das ist zweitrangig. Das ist wirklich zweitrangig. Ja, für deinen Sohn muss während der Zeit auch eine Lösung gefunden werden, aber auch das lässt sich organisieren. Aber jetzt geht es. Sag mal so, ich bin ja vollkommen zufrieden eigentlich. Also ich habe meinen Spaß mit den Spezies und. Ja, okay, komm, das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Dann wäre es wirklich gut, wenn das Jugendamt aufmerksam würde auf dich und ein besseres Leben für den Jungen organisieren würde. Dennoch möchte ich jetzt, dass meine Psychologin dir ganz harte Informationen an die Hand gibt, und dann musst du es umsetzen. Wir können ich würde es gerne tun, aber wir können dich nicht in eine Klinik tragen. Ja. So, jetzt legst du bitte auf und wirst von Magdalena angerufen, meiner Psychologin heute Nacht. Okay? Okay. Ich hoffe sehr. Solltest du es schaffen, bitte ich dich sehr, mich nochmal anzurufen. Ja, das werde ich machen. So, dann wünsche ich jetzt viel Glück und alles Gute. Leg auf und wir melden uns gleich. Ja, danke. Okay. Tschüss. Mann. So, 1.40 Uhr haben wir. Und hier ist Cornelia. Cornelia ist 32. Guten Morgen, Cornelia. Ja, guten Morgen. Cornelia. Ja, ach, also ich bin jetzt gerade noch total sprachlos von meinem Vorredner. Unfassbar, ne? Schön krass. Unfassbar. Absolut, absolut. Da hört sich irgendwie meine zwei Probleme ziemlich belanglos an. Leg mal los, erzähl mal. Oh, ich bin ganz aufgeregt. ich habe mich vor 5 Wochen von meinem langjährigen Freund getrennt. Wir waren 7 Jahre zusammen. Mhm. Und um das zweite Problem sofort zu sagen, ich habe am Samstag auf Sonntag mit meinem allerbesten Freund geschlafen. Eine Verzweiflungstat oder eine... Nein. Aber der allerbeste Freund ist hoffentlich nicht auch noch schwul. Nein. Um Gottes Willen. Sonst wär's kompliziert. Komplett hetero und das Problem, was ich habe, die beiden sind Arbeitskollegen, also mein Ex und mein bester Freund, haben sich eigentlich auch bis zu unserer Trennung halbwegs gut verstanden. Halbwegs? Also, ja, es war eigentlich schon immer so, dass, also was ich alles im Nachhinein erfahren habe, dass eigentlich mein ganzer Freundeskreis immer gedacht hat, Mensch, mein Freund kümmert sich nicht um mich. Eigentlich müsste sie mit ihm zusammen sein. Ja, nee, das haben sie natürlich nicht gedacht, aber irgendwie, das haben sie mir leider alle auch nicht gesagt, dass sie das so gedacht haben. Und na, was haben sie denn gedacht? Ja, dass er halt sich überhaupt nicht um mich kümmert. Ach so, dass sie so kritisch gesehen haben, verstehe. Und also wenn wir zum Beispiel auf einer Party waren oder so, dass er, ich sag mal, in der Küche war, ich war immer im Wohnzimmer, also man hat einfach nicht mitbekommen, dass wir wirklich ein Paar sind. Aber 7 Jahre wart ihr zusammen? Ja, leider, mittlerweile. Jahre. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Ich habe mich von ihm getrennt. Warum? Unter anderem, er hat mich als Dienstmädchen gesehen. Also als Beispiel, er ist halt so plus minus 5, 6 immer nach Hause gekommen und wenn das Essen nicht auf dem Tisch gestanden hat, dann ist er total stinksauer gewesen. Ich bin voll berufstätig. Hab halt eigentlich auch einen sehr stressigen Job, aber ich liebe meinen Job. Und also ich habe immer versucht, pünktlich zu Hause zu sein und auch halt Essen zu machen und so weiter und so fort. Und wenn es einfach mal nicht geklappt hat, dann hat er halt den ganzen Abend nur rumgeschmollt. Und Wie viele Jahre von den 7 Jahren waren denn gute Jahre? Das erste vielleicht. Ein Jahr nur? Ja. Und also sechs Nervjahre? Ja, also mittlerweile muss ich es leider so sehen, weil ich habe, wie gesagt, so viel jetzt aus dem Freundeskreis erfahren und ich war da blöd und naiv, muss ich einfach auch leider über mich selber sagen. Dein bester Freund, wie lange ist dieser Mann dein bester Freund? Also wir kennen uns 8 Jahre und so, dass wir wirklich eigentlich uns tagtäglich sehen und sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringen, ist seit 2,5 Jahren. Mhm. Aber wenn er der allerbeste Freund ist, dann wundert es mich, dass er dich nicht klarer darauf aufmerksam gemacht hat, wie... Er hat es immer versucht, so mit Zwischensätzen mir immer beizubringen. Mhm. Und er wollte sich halt nicht wirklich in meine Beziehung einmischen. Also ich habe ihm eigentlich auch immer alles erzählt, was los ist. Ich erwarte von dem besten Freund, dass er sich einmischt, wenn er sieht, dass irgendwas schief läuft. Na, okay, das hier ist bei euch nicht so gelaufen. Nee, aber dass ich mache ihm da auch keinen Vorwurf, weil ich habe nächtelang jetzt darüber nachgedacht und ich hätte es merken müssen. Also ich bin wirklich einfach blöd und naiv gewesen in der Beziehung. Ist die Trennung dann, ist die schnell verlaufen oder wollte er zunächst nicht? Also er ist an dem Tag, wo ich ihm das gesagt habe, das war am 3. Oktober, ist er ausgezogen. Sofort? Ja, aber eigentlich war es auch so, also er hat an dem Tag was ganz also er hat mich richtig krass angelogen. Er hat mir echt Entschuldigung, den Ausdruck, über meinen Vater erzählt, was ich halt eine Stunde später rausbekommen habe, dass es definitiv nicht so war. Mein Vater hat angeblich gesagt, letztes Jahr zu ihm, er soll sich von mir trennen. Meine Eltern haben sich beide niemals in unsere Beziehung eingemischt. Meine Eltern waren eigentlich immer nicht unbedingt der Freund von ihm. Okay, jetzt nicht so wichtig. Und, auf jeden Fall, was mich interessiert, ist, er hat keine großen Versuche unternommen, dich umzustimmen. Er ist dann gegangen. Ja. Ja. Also war das für ihn. Danach kam dann noch so eine Woche später, ja, er kämpft um mich und er kämpft um unsere Beziehung. Ja. Er hat es mir in dem Sinne auch schriftlich gegeben, aber es kam gar nichts. Also es kam eine Woche lang zum Beispiel überhaupt kein Anruf. Sei froh, eine weitere Bestätigung für die Richtigkeit deiner Entscheidung. Ja, ja. Definitiv. Also so, ich muss auch sagen, ich bin da auch nicht traurig mehr drüber. Jetzt aber zu dem besten Freund. Jetzt habt ihr beiden Sex gehabt. Bist du jetzt verliebt in den? Hat sich da irgendwas gewandelt durch den Sex? Ja, leider. Ist er denn in einer Beziehung oder auch solo? Nee, er ist solo. Er ist solo. Also er hat sich 2 Wochen vor mir getrennt. Also, aber die waren nicht so lange zusammen. Die waren 4 Monate zusammen. Hat sich denn bei ihm, sofern du es weißt, auch etwas verändert im Fühlen zu dir? Also am Sonntag ja. Und also da hat er mir auch gesagt, das kann gerne so weiterlaufen und so weiter und so fort. Aber wir wollten es halt erstmal geheim halten. Mhm. Also was ich auch verstehe, weil wir haben wirklich eine super Clique, die wir wirklich alle super kennen. Also mein bester Freund und ich halt. Mhm. Okay, und hat er sich jetzt schon wieder geändert in seiner Meinung? Er war gestern Abend da. Und wir standen 20 Minuten wirklich eng umschlungen zusammen und er hat angefangen zu zittern und ich habe angefangen zu zittern, weil ich auch nicht wusste, ob es richtig ist. Weil okay, hat er denn was Klares gesagt? Hat er einen Rückzieher gemacht? Was heißt denn Rückzieher? Er meinte so, ihm ist einfach unsere Freundschaft verdammt wichtig und er hat Angst, dass wir alles kaputt machen damit, dass wir jetzt... Was möchtest du denn? Ja, ich will die Freundschaft nicht verlieren, definitiv nicht, weil er ist mit der wichtigste Mensch in meinem Leben. Also könntest du dir denn eine richtige Beziehung mit ihm vorstellen? Das beinhaltet dann ja auch zudem die Freundschaft. Ja, das ist die Frage, die ich mir jetzt halt seit gestern Abend stelle. Ja. Und ich merke einfach so, also er war auch heute kurz da und er hat auch, also gestern Abend und er hat heute Geburtstag und also wir sehen uns auch täglich. Irre, was einmal so ein bisschen Sex rumsexen, was das gleich bewirkt, ne? Ja, aber soll ich dir mal was sagen? Der Sex, der war sowas von hammermäßig, also... Ja, wahrscheinlich hast du auch die letzten Jahre nichts Dolles erlebt, ne, in der Beziehung. Erstens das und zweitens irgendwie, aber der wusste genau, welche Schalter er in dem Sinne bei mir drücken musste. Mm. Und so, das ist natürlich Rat von außen sehr schwierig. Ja. Ganz schwierig, weil ich natürlich auch nicht weiß, was bei ihm los ist. Außer erstmal so die grundsätzliche Einstellung, sich mal so zu betasten und mal so zu gucken, die nächsten Wochen, wie sich das so ergibt. Man hat ein wertvolles Gut, da hast du recht, das wertvolle Gut ist die Freundschaft. Ja. Die will man natürlich nicht zerstören. Wenn man aber auch eine Liebe neu jetzt dazu kriegen könnte, wäre das natürlich fantastisch. Das geht, glaube ich, nur, indem man vorsichtig in den nächsten Monaten miteinander umgeht und mal so guckt, viel redet, was man so meint und denkt und dass man bloß dem anderen nichts aufzwängt und so weiter. Ja, und er hat mir auch am Sonntag halt gesagt, dass das jetzt keine Spontanaktion war, dass er ununterbrochen seit fast einem Jahr an mich denkt und er halt auch Fantasien hat und so weiter nicht schlecht. Und so fort. Das klingt doch gut. Ja, aber wie gesagt, mir ist diese Freundschaft so dermaßen wichtig. Ich habe vor 10 Jahren schon einen Freund verloren. Also er ist verstorben, weißt du, und ich habe so eine Panik. Mhm. Aber ich glaube, Cornelia, jetzt ist da ist jetzt was passiert. Und das hat euch jetzt beide richtig angefixt. Ihr seid richtig jetzt, ich glaube, das kann man jetzt nicht das ist nicht rückholbar. Das kann man nicht wegwischen. Das ist jetzt da. Ja, das ist ja das Problem. Ja, jetzt müsst ihr wie zwei erwachsene Leute müsst ihr gucken, ob das funktioniert. Und wenn ihr merkt, es geht nicht, das kann man aber erst nach einer gewissen Zeit. dann müsst ihr die Notbremse ziehen und sagen, okay, das war eine Episode, wir haben das mal ausprobiert, wir fahren wieder zurück auf unser früheres Niveau und haben und hegen und lieben unsere Freundschaft. Ja. Das kann nur jetzt die Zeit bringen und ihr müsst sehr offen und ehrlich miteinander umgehen. Das kann ich dir nur sagen dazu. Ja, ich habe ihm heute halt auch einen sehr, sehr langen Brief geschrieben und den hat er heute Abend auch abgeholt, weil wie gesagt, er hat Geburtstag und morgen sind halt alle Freunde da und das wollte ich ihm nicht morgen jetzt geben, weil da wären dann wahrscheinlich auch wieder Sprüche gekommen. Ja, ja. Also lass es mal jetzt langsam angehen. Ich muss die ganze Zeit an ein altes Lied von Klaus Lage denken. Kennst du das noch? Tausendmal berührt? Tausendmal ist nichts passiert? Das habe ich heute, glaube ich, schon fünfmal gehört. Ich glaube, das ist das einzige Lied, was es so in der Pop-Welt gibt, die dieses Thema beschäftigt, wenn aus Freundschaft Liebe wird. Ja. Also meine liebe Cornelia, geht's langsam an. Und zieht früh, ich kann es nur so allgemein formulieren, es gibt da keinen klaren Rat, und zieht frühzeitig Notbremse, wenn ihr merkt, dass ihr euch da verheddert. Das ist dann zu schade, wenn die Freundschaft kaputt ginge. Ja, aber er hat ja genau die gleichen Bedenken wie ich. Ja, also es ist auch gut, wenn beide, das ist ja übrigens wirklich gut. Wenn jetzt einer mit wehenden Fahnen jetzt ankäme, wäre es schwieriger. Wenn ihr beide vorsichtig seid, kann man das... Besteht eine gute Chance, dass ihr zu einer guten Lösung kommt, finde ich. So, jetzt grüßt du ihn herzlich und richtest ihm die besten Glückwünsche zu seinem Geburtstag aus. Ja, vielen Dank. Darf ich noch ganz kurz einen Satz zu deinem Team sagen? Das Gerne. Ist so klasse. Das also, freut mich. Vielen, vielen Dank. Und das freut mich. Könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Gerne. Also die haben das alle im Hintergrund jetzt gehört. Und du legst auf und wir rufen dich nochmal an, wegen der Antwort. Alles klar. Cornelia, alles vielen Liebe. Dank. Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. So, nochmal der Hinweis zu morgen. Morgen heißt unser Thema, in mir täuschen sich alle. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die einfach eine Rolle spielen, den anderen was vorspielen, obwohl sie gar nicht so sind, die sich ständig verstellen, die etwas zu verbergen haben. Oder auch gerne mit Leuten, die von allen falsch eingeschätzt werden und deshalb sagen, in mir täuschen sich alle. Ich bin eigentlich ein ganz anderer Typ, aber die Leute sehen mich so und so und so. Wir können gerne reden über Doppelleben, wir können darüber reden, auch wenn jemand vielleicht eine schwere Krankheit hat und sich nicht traut, dem nächsten Umfeld davon zu erzählen, dann würde diese Person sicher auch sagen, in mir täuschen sich alle. Das ist unser Thema morgen. Und wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, in mir täuschen sich alle, dann meldet euch. Per Mail domian@wdr.de oder anrufen 0800 220 50 50 morgen ab 0 Uhr. Oder während der Sendung. In mir täuschen sich alle. Marcel, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Ja, hörst du mich? Ja, jetzt. Gut. Um was geht's, Marcel? Ich bin so ein bisschen zeitversetzt da mit dem Fernseher. Ja, du darfst das Bild nicht angucken, das verwirrt. Ah, okay. Dreh dich am besten rum. Okay. Marcel, was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's halt um größtenteils Stress in der Familie. Ja. Was ist da los? Ja, meine Eltern sind geschieden mittlerweile. Also das ist gerade vor kurzem durchgegangen, die Scheidung. Mein Vater lebt jetzt in Hamburg, ist da im Dienst der Polizei. Mhm. Und meine Mutter lebt mit mir im Badischen. Also ganz weit weg, im Süden. Ja, genau. Mhm. Ist eine sehr weite Entfernung. Ja. Und zwar geht's halt darum, dass ich jetzt, mittlerweile bin ich 20, auch vernünftiger geworden, muss ich dazu sagen. Ja. Nur, gab halt früher in meiner Vergangenheit, seit ich eigentlich so 14, 15 bin, immer wieder größere Probleme. Die dann auch zu diesen Familienzwistigkeiten geführt haben. Warst du der Grund, warum es... Ja, kann man schon so sagen, ja. Aber nicht nur. Doch. Doch. Doch, doch. Doch. Ja. Wie, wegen dir haben die Eltern sich getrennt? Kann man das sagen? Also das war vielleicht ein Mitgrund, aber ob das jetzt wirklich nur deswegen war, denke ich jetzt nicht. Da gab es auch vielleicht zwischen den beiden schon Probleme, aber... Ja. Dann erzähl doch mal ein bisschen, was du so als angestellt hast in den letzten Jahren. Angestellt, also es hat angefangen halt mit so normalen Randaleien. Man war halt betrunken, ist dann durch die Stadt gezogen und hat irgendwie Sachen kaputt gemacht oder Anwohner geärgert. Was heißt denn, welche Sachen habt ihr kaputt gemacht? Am Anfang hat man halt irgendwie gegen Laternen getreten, dann gehen die ja so schön aus. Ja. Das hat dann, war dann irgendwann langweilig. Ich meine, ich muss dazu sagen, dass es eigentlich alles doof war, was ich gemacht habe. Das sehe ich auch ein mittlerweile. Hm. Ich will jetzt nur darüber reden, was ich so gemacht habe. Ja, ja, erzähl einfach mal. Ich will es ja nur mal wissen. Dann irgendwann ging das halt weiter. Dann war das halt langweilig mit den Laternen. Dann hat man halt irgendwie Mülltonnen oder Dixie-Klos umgetreten. Und die sind dann schön ausgelaufen. Das war dann irgendwie cool. Und das ging dann weiter über Autos drüber laufen. Mhm. Dann waren die Autos irgendwie kaputt. Also hatten halt Mängel, die man gut gesehen hat. Ja. Und irgendwann war das dann auch wieder langweilig. Dann hat man irgendwie, also dadurch, dass ich halt an die falschen Freunde gekommen bin, war dann irgendwann mal das Thema Kiosküberfall erstmal. Mhm. Und zwar ging es dann darum, da war so ein komisches, also so eine Straßenbahnhaltestelle, da gab es dann so einen Kiosk, das hat so ein alter ehrenamtlicher betrieben, sage ich jetzt mal, also so denke ich das mal. Also war auf jeden Fall ein älterer Herr, der auch nicht mehr ganz beisammen war geistlich. Ja. Auf jeden Fall hat er das Kiosk betrieben und das hat sich dann halt rumgesprochen, dass der Typ auch ab und zu mal einen über den Durst getrunken hat. Ihr habt ihn überfallen? Den haben wir dann überfallen, ja. Du bist mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Genau, öfters mal, ja. Du hast im Gefängnis gesessen? Nein, das noch nicht. Was war das Schlimmste, was du gemacht hast? Das Schlimmste war zum Schluss dann, hatten wir einen, also haben wir nicht gemacht, sage ich mal, aber wir hatten das geplant, einen Banküberfall, weil wir das irgendwie, waren wir halt alle betrunken und haben das irgendwie lustig gefunden und haben dann nachts über ICQ oder abends, spätabends über ICQ halt eben geplant gehabt, also unter Freunden, also meine Bande, sage ich jetzt mal. Aber das ist nicht zur Ausführung oder zum Versuch gekommen? Nein, nein, nein, glücklicherweise. Jetzt sag mir mal, Marcel, du hast gesagt, ich rufe an wegen der Familienverhältnisse. Du bist heute, du sagst, du bist heute auf dem richtigen Weg, auf dem besseren Weg. Ja. Und was ist jetzt konkret der Anlass deines Anrufes? Ja, das ist halt eben, also ich persönlich bin auf dem Weg der Besserung, also bin einsichtig geworden für mich jetzt selber. Ja, sehr gut. Aber meine Mutter ist halt eben noch auf dem Stand, sie will mich rauswerfen, weil ich mein Leben nicht auf die Reihe krieg und ja, man kennt es halt. Also es ist halt einmal auf dem schlechten Weg, dann ist es abgestempelt. Seit wann bist du jetzt auf dem guten Weg? Seit gut einem Jahr. Ja. Was machst du beruflich? Beruflich mache ich eigentlich gar nichts. Warum nicht? Ja, weil halt eben diese ganzen Geschichten dazu geführt haben, dass ich keinen Job oder keine Ausbildung finde. Hast du einen Schulabschluss? Ja. Was für einen? Abitur. Abitur sogar? Ja. Da lässt sich doch einiges mit machen. Ja, ja, meint man. Aber wenn die dann fragen, so... Du könntest ja auch studieren. Könnte, ja, theoretisch. Warum tust du es nicht? Weil mein Abschluss jetzt nicht so gut ist. Ja, aber es gibt ja auch Fächer, die man wählen kann, wo man nicht so einen dollen Abschluss braucht. Ja, aber trotzdem kann man sich ja heutzutage suchen, die sich die Unis und... Pass auf, ja. Ich will das unbedingt noch sagen, weil die Sendung gleich rum ist. Wenn deine Mutter jetzt ziemlich abgefuckt ist von dir, kann man ja verstehen, nach dem, was du gerade erzählt hast. Ja. Dann zieh aus. Gründe dein eigenes Leben und setz dich auf die eigenen Beine. Okay. So, das finde ich für dich auch als Selbsterfahrung ein guter Schritt, wenn du das hinkriegst, wenn du das organisieren kannst, wenn du es finanziell irgendwie hinkriegst. Job rum, mach irgendwelche Drecksjobs, irgendwas, dass du einfach erstmal Geld reinkriegst. Ja. Und dann, du hast das Abitur, das ist schon eine sehr gute Grundlage. Und dann mach dir wirklich ganz konkrete Überlegungen, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Ob du was lernst oder ob du dich doch irgendwo bei einer Uni anmeldest, ich weiß es nicht. Aber du musst was in die Hand nehmen, damit du in 2-3 Jahren wesentliche Schritte weitergekommen bist. Und das eigene Leben auf die Beine stellen, auch mit einer eigenen Wohnung. Das ist ja so ein bisschen... Jetzt ist er weg, ach lieber Gott, jetzt ist er weg. Wir rufen ihn gleich nochmal an. Ihr Lieben, das war's für heute. In der Technik Katrin Benig und morgen heißt unser Thema In mir täuschen sich alle und ich möchte gerne mit Leuten reden, die das von sich sagen. Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen unter der bekannten Nummer und gerne auch dann während der Sendung oder mailen domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.